eine Kettenreaktion aus. Der Globus setzt sich in Bewegung und rollt gegen Karten und Ständer. Das Gerümpel fällt um und donnert mit Getöse zu Boden. Wondraschek fällt vor Schreck über den Radau aus seinem Campingstuhl und ist mit einem Schlag hellwach. Der Hausmeister knipst die Lampe an und leuchtet mit dem Scheinwerfer der Kapuzengestalt genau ins Gesicht. Es ist Miss Cornfield. Noch in der Nacht ist Direktor Siegmann angetreten, um die Vandalin zu verhören. In seinem Büro stellt er sie zur Rede. Eine Haarspange? Es war eine sehr schöne Haarspange. Sie graben den halben Schulhof um wegen einer Haarspange? Ein Erbstück. Die Freunde und ihre Tiere beobachten das Gespräch durch einen Türspalt. Sowas kann auch wirklich nur eine Frau machen. Wondraschek, können Sie sich das vorstellen? Naja, also ich hatte mal ein schönes altes Feuerzeug, also wenn ich mir vorstelle... Wondraschek, so ein Verhalten ist jedenfalls absolut inakzeptabel. Sie haben hier die längste Zeit unterrichtet. Oder um es präziser auszudrücken, Sie sind gefeuert. Miss Cornfield nickt tapfer. Doch ein geheimnisvolles Lächeln um ihre Lippen lässt ahnen, dass diese Geschichte noch nicht vorbei ist. Die Freunde haben genug gesehen und machen sich schnell vom Acker. Meisterdetektiv Benny kommt das Ganze komisch vor. Findet ihr das nicht seltsam? Was? Naja, wenn man eine Haarspange verloren hat, dann gräbt man doch nicht so tiefe Löcher. Auf dem Schulhof bleiben sie kurz stehen und betrachten das Werk ihrer Lehrerin. Stimmt. Ich glaube, Miss Cornfield hat nach was ganz anderem gesucht. Ja, kann schon sein. Wir müssen aber trotzdem hier weg, bevor Siegmann das passiert. Am nächsten Morgen laufen schon die Vorbereitungen für den großen Jubiläumsabend. Ein roter Teppich ist am Schuleingang ausgerollt, flankiert von dicken Kordeln an goldenen Ständern. Der Hausmeister hat alle Hände voll zu tun. Er steht auf einer Leiter und bringt gerade eine Lichterkette an, als der Direktor auftaucht. Oh, Wondraschek, warum ist da immer noch ein Loch? Heute Abend ist die Aufführung. Ja, ich kann nur eine Sache zur Zeit machen. Na, dann machen Sie das Wichtigste zuerst. Machen Sie die Löcher weg. Was soll die Schulrätin denken, wenn sie das sieht? Von der Presse ganz zu schweigen. Ja, ja. Brummend und übermüdet steigt Wondraschek von seiner Leiter. Die Schüler sitzen schon alle im Klassenzimmer und wundern sich, wo ihre Lehrerin bleibt, als Siegmann in den Raum gestürmt kommt. Guten Tag, Kinder. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute. Derjenige, der die Löcher gegraben hat, ist gefasst. Das hat jetzt ein Ende. Die schlechte. Miss Cornfield unterrichtet nicht mehr an dieser Schule. Was? Außer Ida, Annalena und Benny scheint keiner den Zusammenhang zwischen den beiden Ansagen zu begreifen. Die Enttäuschung über Miss Cornfields Überraschung